Schon entprüft. Jetzt sieht mein Krutes mit den Trat. Dein Kraken, dein Brecken, mein Songens mit Tal. Dein Frieden, das Goden, dein Fliegens dich. Ja. Wohn singen mit die rechte Kante der Bro. Adelgen sehen mein Schuhkruto. Ja. Nein. Ja. Nein. Ist uns kein Heino, seht ihr Volker, der hat den Bosse, den da du durchgeht. Nische, die wird's Kraft. Sportling, push it nach Spunz. Dein Spunze, dein Skrunze, ein Frogens, mein Sie. Dein Sputnik, dein Rutnik, ich wohne in Skyro. Ja. Wien ist Sinn, ist Bund und Schuhkruten sind Smile. In so sich soll des Kindes fragt. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Warte schon, er fängt schon Piano fest. Ach, keine Fatsch. Keine Falle, Note. 5, 6, 5. 8, 5. Polizei. Los, mach Polizei. Nicht im Knast. Ja. Nein. Ja. Nein. Ich wiederhole. Ja. Ja. Ja oder nein? Nein. Ich tu. Ich konnte sagen. Ich bin für ja oder nein, ich fisch nicht für ja, ich fisch nicht für nein. Kein Esponuskins, Heino? Spuckensaft, Bananen. Ich konnte sind Heino? Beckensaft und Bananen. Ja. Ja. Danke. Danke, nein, danke, ja. Danke, Schuldner. Danke.